Feind ist Jochum Spalt. Das Buch, die Parasiten zerfressen bis aufs Mark. Dem will ich Einhalt bieten und mein Glaube macht mich stark. Vaterland, dir schwöre ich, deine Fahne trage ich mit. In den Tod ist meine Zukunft noch schwarz und nur die Hoffnung, was bleibt. Meine Liebe zu dir, du Mut. Vaterland, dir schwöre ich, deine Fahne trage ich mit. In den Tod ist meine Zukunft noch schwarz und nur die Hoffnung, was bleibt, ist meine Liebe zu dir, du Mut. Blut. Schwöre ich, deine Fahne trage ich bis in den Tod.